Kundgabe 6344. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1955. Mangelndes Ich-Bewusstsein in den Schöpfungen. Nichts ist wesenlos, was ihr Menschen auch um euch erblicket. Alles euch Sichtbare birgt Geistiges in sich, das einst als Wesenhaftes von mir ausgegangen ist, aber in unzählige Partikelchen aufgelöst, auch das Ich-Bewusstsein verloren hat. Und solange, ohne dieses Ich-Bewusstsein, durch die sichtbare Schöpfung hindurchgeht, bis sich alle Partikelchen wiedergefunden und vereinigt haben, die im Zusammenschluss nun wieder jenen geschaffenen Urgeist ergeben, der nun, als Mensch verkörpert, auch wieder das Ich-Bewusstsein zurückerhält. Folglich ist der Mensch also ein in materieller Hülle sich bergender Urgeist, während alle anderen Schöpfungswerke von der harten Materie an bis zum Tier gleichfalls belebt sind, mit den einem Urgeist angehörenden Partikelchen, der jedoch sich selbst nicht als Wesenhaftes zu erkennen vermag, weil er diese Erkenntnis verloren hatte durch seine einstmalige Abkehr von mir. Die gesamte Schöpfung könnte aber nicht sein, wenn sie nicht wesenhaft belebt wäre. Oder auch, was ich uranfänglich schuf, waren Wesen, die, mir gleich, aus mir herausgestellt wurden. Die materielle Schöpfung aber besteht aus jenem von mir geschaffenen Wesenhaften, welche nur zu dem Zweck entstanden ist, dem in ihr gebundenen Geistigen die Rückkehr zu mir zu ermöglichen, von dem es sich freiwillig getrennt hatte. Alles von mir Erschaffene ist ausgestrahlte Kraft. Es ist nichts Lebloses, weil aus mir nichts Totes hervorgehen kann. Alles Lebenbezeugende aber ist etwas Wesenhaftes. Es kann nur in verschiedener Kraftwirkung sich äußern. Aber es wird immer sich als Kraft erweisen. Es wird eine Tätigkeit ausführen, die wohl dem menschlichen Auge verborgen bleiben kann, wenn sie gering ist, doch nicht zu leugnen ist, weil nichts so bleibt, wie es ist, sondern stets eine Veränderung erkennen lässet. Je offensichtlicher eine Tätigkeit verfolgt werden kann, desto mehr Leben verrät das Schöpfungswerk. Und nur das mangelnde Ich-Bewusstsein gibt Anlass zu zweifeln an der Wesenhaftigkeit dessen, was euch Menschen umgibt. Zum selbstständigen Wesen aber wird es erst wieder, wenn es das Ich-Bewusstsein wiedererlangt hat, wenngleich das den Menschen wie auch jegliches Schöpfungswerk belebende substanzlich das Gleiche ist, aus mir einstmals als Wesen ausgegangene Kraft. Was Leben verrät, birgt diese Kraft schon in größerem Maße in sich als die scheinbar tote Materie. Und dennoch könnte diese nicht bestehen, wenn sie selbst nicht Geistiges wäre, da letzten Endes alles aus mir entströmende Kraft ist, die gleich mir auch wesenhaft sein muss. Es ist aber ein Unterschied in der Vollkommenheit des Wesenhaften, das von mir seinen Ausgang nahm. Und dieser Unterschied bestimmt auch die jeweilige Tätigkeit, die im Erschaffen und Beleben von Welten bestehen kann, aber auch in einem ganz minimalen Dienst des Unvollkommenen, dem gleichfalls Unvollkommenen gegenüber. Ein Dienst, der jedoch sich ständig erhöhen wird und mehr zu einer Tätigkeit führt, die auch euch Menschen sichtbar ist, die Leben beweiset. Denn alles soll wieder die Vollendung erreichen, in der es uranfänglich geschaffen war, um nun als ich-bewusstes Einzelwesen die aus mir ihm unentwegt zuströmende Kraft nützen zu können nach meinem Willen. Amen.